Ja, wir haben Mittwoch, den 10. Januar 2024, ein erneuter Podcast während der sogenannten Bauernproteste. Ja, was geschieht da eigentlich wirklich? Sind das Bauernproteste? Nein, es ist weit, weit mehr. Das, was ab dem 8. Januar 2024 anfing, war angekündigt in einem Q-Post vom 8. Januar 2018. Und da stand nur ein Begriff, The Great Awakening, das große Erwachen. Das heißt, das, was wir jetzt seit 2 Tagen und jetzt den 3. Tag beobachten, ist das angekündigte große Erwachen. Und weil wir Q kennen und wissen, dass diese Truppe, diese Q-Truppe, schon oft aufs Datum genau, aber viele Jahre im Voraus Dinge angekündigt hat und jetzt wieder genau das Datum 8. Januar übereinstimmt mit dem von vor 6 Jahren, sehen wir, dass das Ganze im Zeitplan völlig präzise drin ist. Wir sehen eine choreografierte Geschichte. Und weil das so wichtig ist, will ich euch ein kleines bisschen darüber erklären, wie es dazu kommen kann. Also an und für sich klingt das ja völlig gaga, wenn jemand sagt, da wurde vor 6 Jahren auf den Tag genau das große Erwachen angekündigt, was dann in einem nicht ganz unbedeutenden Land, nämlich Deutschland, eben genau am 8. Januar beginnt. Es gibt keine Zeitmaschine. Ja? Und von daher müssen wir nochmal zurückgehen zum Podcast, ich glaube es war 226, da habe ich kundgetan, wie eigentlich die Befehlsstruktur läuft. Ich habe von der Rothschild-Insel gesprochen. Ich habe gesagt, dass die Eliten dieser Welt sich ihre Befehle auf der Rothschild-Insel abholen. Das heißt, die reisen da einmal pro Jahr an, werden dann von einem wie auch immer gearteten, nennen wir es mal Herold, informiert über das Große und Ganze in einem gemeinsamen großen Auditorium. Und dann kommen die Gruppengespräche und notwendigerweise vielleicht auch noch die Einzelgespräche. Das heißt, dass zunächst mal die große Gruppe der angeblich gewählten Eliten dieser Welt, also all diese Staatslenker und Wirtschaftslenker und Geldflusslenker und Finanziers und was, die tauchen da auf, auf dieser Rothschild-Insel, so groß ist die gar nicht, aber es langt für den Flughafen und es langt für noch andere Dinge. Und dann werden die, wie gesagt, da gebrieft, wie der Amerikaner so schön sagt. Also sie werden eingewiesen in die Strategie des kommenden Jahres. Und dann kommen die Gruppengespräche. Da werden dann bestimmte Industriegruppen weiter und tiefer in die Details eingewiesen. Dann werden auch Finanzflüsse diskutiert mit den Bankern. Dann werden militärische Strategien diskutiert mit militärischen Organisationen, wie zum Beispiel der NATO. Dann werden mit Staatengruppen bestimmte wirtschaftliche und geopolitische Strategien besprochen. Und schlussendlich, da kommt es dann zu sogenannten Kernländern, die eine große und wichtige Rolle spielen in der Welt, die sehr viel Einfluss haben. Und da werden dann auch Einzelgespräche geführt, wobei ich mit Einzeln jetzt nicht behaupte, dass da nur eine Person sitzt, sondern dass das dann sich auf ein Land und seine Führung fokussiert, wobei mit Führung nicht unbedingt der gewählte Grüß August des Landes oder der gewählte was weiß ich gemeint ist, sondern meistens die fest installierte und eben nicht gewählte permanente hohe Beamtenschicht der sogenannten Berater direkt unter diesen gewählten Grüß Augusten und sonstigen. Die werden dann da aufgeschlaut. Ja, und das ist ja auch klar, diese nicht gewählten permanenten Beamten der höchsten Kategorie, die bleiben, die überleben ja alle Wahlen. Und so ist es also, dass die Befehlskette oben drüber, das sind diejenigen, die, von denen der Herr Seehofer mal gesagt hat, die treffen die Entscheidungen, werden aber nie gewählt. Das sind also diese Oligarchen. Ja, ich habe da schon ein paar Namen genannt. Orsini, Medici, Pacer, Rothschild, Rockefeller, Warburg, das sind viele, ja, also man kennt die ja, die Namen inzwischen sind ja ein bisschen publik geworden. Auf jeden Fall, das sind die, die da die Entscheidungen treffen Und die geben sie weiter an die gewählten Eliten, die aber laut Seehofer ja gar nichts zu entscheiden haben. Das heißt, die sind reine Befehlsempfänger. Und die da direkt unten drunter angesiedelten permanenten hohen Beamten in den Staaten, die alle Wahlen überleben und deswegen für Kontinuität sorgen und dafür sorgen, dass auch eine Wahl, und selbst wenn die von ganz konservativ auf ganz links umschwenkt, dass da sich nichts ändern kann. Ja, die werden dann einfach geführt. Man muss einfach sagen, diese hohen Beamten haben ihre, ja, was auch immer, Grüß Auguste und sonstigen Führer, die gewählt wurden, an der Leine. Und damit ist jetzt nicht dieser Fluss gemeint, der durch Hannover fließt. So, aber was hat das jetzt alles damit zu tun, dass am 8. Januar 2018 The Great Awakening vorgeschattet wurde oder vorausgesagt wurde, dass dann 6 Jahre später auf den Tag genau eintritt? Ja nun, wenn wir keine Zeitmaschine haben, wie kann man festlegen oder sicherstellen, dass das, was man vor 6 Jahren schon gesagt hat, genau auf den Glockenschlag, auf die Uhr genau, auf den Kalender genau, 6 Jahre später eintritt? Nun, das kann man nur, wenn man die Rothschild-Insel gekapert hat, wenn man all die Orsinis, Medicis, Pacers, Rothschilds, Rockefellers und wie die alle heißen, aus dem Verkehr gezogen hat. Und jetzt sind die Herolde, die sind da immer noch. Das sind immer noch diejenigen, die die Befehle weitergeben an die gewählten Grüß Auguste und andere bunte, ja, Kasperle-Theaterpuppen, die gewählt werden, aber nichts zu sagen haben. Nur, wer steht denn jetzt hinter den Herolden? Ja, wenn die Patrioten schon vor Amtsantritt von Donald J. Trump, nehmen wir das einfach mal als Hypothese, als Denkhypothese für den Moment mal an, auf diese Rothschild-Insel gegangen sind und dort alle diejenigen ausgeschaltet haben, die wirklich was zu sagen haben, aber dafür ihre eigenen Leute dann da eingesetzt haben. Das heißt natürlich nicht, dass alle Rothschilds auf der Rothschild-Insel sind und dass dort nur all diese großkopferten Entscheider und Oligarchen beheimatet sind. Nein, das hat man nur über diese Rothschild-Insel abgewickelt. Aber wenn man diese Familien ausgeschaltet hat und ihre entscheidenden und führenden Köpfe weggenommen hat, wie auch immer, eingesperrt, getötet, was auch immer, dann ist ja jetzt da ein gewisses Vakuum entstanden und jetzt können da die Patrioten hingehen und sagen, okay, jetzt ist die Befehlskette bei uns. Das heißt, dort fängt sie an. Das heißt, die Patrioten geben jetzt die Befehle weiter an die Herolde, die dann im Audimax der Rothschild-Insel, später dann in den Gruppengesprächen und in den Einzelgesprächen Strategien darlegen und Befehle weitergeben. Nur, die Befehle, die kommen jetzt nicht mehr von der alten Kabale, sondern die kommen jetzt von den Patrioten. Und die Patrioten haben das ja langsam angehen lassen. Sie haben nicht gesagt, so jetzt schalten wir hier um auf 180-Grad-Wende, sondern die haben bestimmte Dinge verändert. Ganz langsam. Sodass das zunächst mal wenig auffiel. Das ist ähnlich wie so ein Ozeanriesenschiff. Ja, so ein Riesentanker, den kann man nicht einfach wenden, sondern das geht langsam. Man muss sich überlegen, wie groß die Masse ist, die dieses Schiff beinhaltet und selbst darstellt. Da kann man nicht einfach wie ein Moped oder ein Fahrrad das Ganze rumdrehen und in die Gegenrichtung fahren. Allein der Wendekreis, ja, dürfte mehrere Kilometer im Durchmesser sein. Und das dauert Stunden. So ein Schiff zu wenden, dauert Stunden. Und ähnlich ist das jetzt mit einem globalen Schiff. Ja, nur dass es da noch länger dauert. Da dauert das Jahre. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist nicht etwa die Anwendung irgendeiner Zeitmaschine, sondern da wurde vor Jahren schon geplant, dass am 8. Januar 2024 das große Erwachen losgeht. Und daraufhin wurde hingearbeitet. Und die Dinge wurden so nach und nach in die Richtung gebracht und auf den Weg gebracht und die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass das jetzt passieren kann. Also nichts mit Zeitmaschine, auch keine Magie, keine Glaskugeln, sondern ganz nüchterne Planung. Das heißt auch nicht, dass jetzt die Patrioten für all die bösen Dinge verantwortlich sind, die da inzwischen geschehen sind. Denken wir an so manches Erdbeben, denken wir an so manchen Krieg, denken wir an so manche Pandemie. Also auf jeden Fall, das ist nicht der Fall. Man hat nur von oben die großen Befehle reingegeben. Und was die dann unten daraus machen, na, das liegt natürlich immer noch in deren Verantwortung. Und die haben die Amtseide geschworen. Und die haben Verträge mit ihren Bevölkerungen. Das sind die sogenannten Verfassungen. Verfassungen sind ja nichts anderes als Arbeitsverträge für die Führenden im Lande, die sie mit dem Volk haben. Und die Völker müssen jetzt langsam erkennen, dass hier gegen die Arbeitsverträge gehandelt wird und dass diese führenden Leute da gar nicht im Interesse der jeweiligen Bevölkerung agieren. Und am besten können wir Deutsche das sehen. Wir haben ja noch nicht einmal eine Verfassung. Das heißt, unsere wild gewordene Bagage in Berlin, die machen gerade, was sie wollen und treten uns ins Gesicht und scheißen uns zu mit irgendwelchen Verordnungen und Befehlen und was auch immer. Völlig gaga. Das verantworten die. Ja, das verantworten die. Denn die haben den Amtseid geschworen. Und die müssen sich eigentlich an das Grundgesetz halten. Nur in dem Fall, wo ein Land keine Verfassung hat, sondern nur ein Grundgesetz, ist es kein Arbeitsvertrag mit dem Volk, sondern ein Arbeitsvertrag mit einer Besatzungsmacht. Das ist wie mit den Kartoffeln. Ja? Die heißen auch Grundbirnen oder Erdäpfel. Und das Grundgesetz heißt deswegen Grundgesetz, weil es genauso wie die Grundbirne und die Erdäpfel unterirdisch ist. Das heißt, es wird von Wesenheiten und Mächten verordnet, die nicht das Volk sind. Und das soll im Verborgenen bleiben und deswegen ist das unterirdisch. Naja, und wenn man mal guckt, welche Gebilde haben denn ein Grundgesetz, und dann ist das Deutschland und der Vatikan und Israel. Naja, aber gehen wir nochmal zurück zu dieser Rothschild-Insel für den Moment. Da kommen also jetzt Befehle her. Und die wenden dieses globale Schiff so nach und nach, so ein Stück. Und sie sollen es dahin wenden, dass die Bevölkerungen wieder merken, dass eigentlich sie die Vertragsgeber für die Arbeitsverträge ihrer Eliten sind. Und es soll auch dahin führen, dass jene Länder, die gar keine Verfassung, sondern nur Grundgesetze haben, diesen Mangel feststellen und abändern wollen. Naja, und das ist das Erwachen. Aber da gehört weit mehr dazu. Schauen wir mal hin, was jetzt da eigentlich stattfindet. So langsam dämmert es den Berufsgruppen, die sich an diesem Protest beteiligen. Das sind einmal die Landwirte, vielleicht auch Forstwirte, das sind Handwerker, Spediteure und ganz andere Branchen, die da mitmachen. Und die stellen plötzlich fest, dass ihre jeweiligen Dachverbände oder Kammern, dass die sich ganz merkwürdig da verhalten. Ja, das sind der Landwirtschaftsverband, die Handwerkskammer, der Verband der deutschen Spediteure und andere Verbände. Und das war ja auch während der Pandemie zu sehen. Das merkwürdigste Verhalten hatten die Apothekerverbände oder Kammern, Ärzteverbände und Kammern und so weiter. Also alles, was so Kammer, Kabinett, Kämmerlein, da werden immer die Heimlichkeiten gemacht, wisst ihr? Deswegen heißt das Loge, Kabinett, Kammer, Kämmerlein, je nach Größenordnung und Bedeutung. Und da werden immer die Heimlichkeiten gemacht, von denen die Bibel sagt, alles was heimlich geschieht, ist schändlich, auch nur darüber zu reden. Also Gott mag keine Heimlichkeiten, aber trotzdem geschehen sie. In der Kirche, sogar im Beichtstuhl. Und wenn ihr mal schaut, was der Beichtstuhl eigentlich ist, ist nichts anderes als eine Abhöranlage. Ja, zu der Abgehörte auch noch selbst kommt. Genau wie Kuh Elsa zum Fressnapf. Also man hat da eine Struktur errichtet, die die Menschen gehirnwäscht, dass sie da zum Pfaffen gehen und ihre intimsten Geheimnisse ausplaudern. Angeblich, weil sie dann diese magischen Worte Ego te absolvo hören und dann glauben, das sei die Vergebung Gottes. Aber was sagt denn der Pfarrer? Ego te absolvo. Ich vergebe dir. Aber der Pfarrer kann das doch gar nicht. denn der ist ja nicht Gott. Gott allein kann doch nur Sünden vergeben. Also allein schon da sieht man den Betrug. Das heißt, das gehirngewaschene Schlafschaf geht zum Pfaffen, verrät dem alle Geheimnisse. Der kann das dann seinem Bischof melden. Der Bischof sammelt das, gibt es Wichtige weiter an seinen Kardinal. Der sammelt das und gibt das Wichtige weiter an den allerobersten Pfaffen. Und so ist jetzt pyramidal strukturiert. Das Klein-Klein von Else Huber und Willi Schmidt, das wird natürlich da nicht an den obersten Stuhl im Vatikan weitergeleitet. Aber die wichtigen Dinge von den Reichen und Wohlhabenden und von denen, die Einfluss haben, das schon. Und das wird dort koordiniert und da werden dann Pläne geschmiedet und Strippen gezogen. Und genauso ist das nicht nur mit diesen Kirchen, sondern auch mit diesen Kammern und Verbänden und Kabinetten und was da alles ist. Da werden Strippen gezogen. Und wenn man so will, sind diese ganzen Verbände nichts anderes als, wenn man es mal medizinisch versucht zu formulieren, Systemschutz oder Systemstützverbände. Das heißt, diese Verbände und Kammern, die arbeiten nicht im Interesse derer, die sie angeblich vertreten. Das tun ja auch die Eliten im Land nicht. Der Grüß August vertritt ja nicht uns, sondern seine Demokratie, seine dämonische Herrschaft. Wenn diese Leute immer davon reden, dass ihre Demokratie, na, sie sagen ja immer, unsere Demokratie sei in der Gefahr. Aber damit meinen sie nicht unsere Demokratie im Sinne von wir, das Volk, unser, sondern wir, die Elite, unser, das ist es. Ja? Ihre Demokratie ist in Gefahr. Ihr Betrugssystem, ihr Hütchenspielersystem ist in Gefahr. Und deswegen sagen die auch immer, dass irgendwelche Parteien und irgendwelche Denker und irgendwelche was weiß ich, sind natürlich alles böse, böse Nazis. Ja, wer heute für Frieden ist, ist ein Nazi. Wer heute für die Umwelt eintritt und sagt, nein, wir wollen keine ineffizienten Batterieautos und keine ineffizienten Windmühlen, die das Klima kaputt machen, sondern wir wollen vernünftige Dinge machen, dann ist das ein Nazi. Also ist ganz klar, ihre Welt ist in Gefahr. Und alle, die ihrer Welt entgegenstehen, sind die bösen Nazis. Und diese ganzen Verbände, diese Stützverbände für das System, die sind auch nur dazu da, euch alle zu umgarnen und irre zu führen. Euch vorzumachen, die würden für euch sein. In Wirklichkeit wollen sie nur euer Geld und an eure Entscheidungen. Sie wollen euch manipulieren. Ja, wenn irgendjemand eure Entscheidungen beeinflusst oder an eure Entscheidungen will und daran teilhaben will, aber nicht euer Interesse im Sinn hat, ja, dann ist das ein Manipulator, einer, der gegen euch agiert und da böse Finger im Spiel hat. Ja, Manus die Hand. Manipulieren heißt mit der Hand etwas verändern. Die Finger da reinstecken. Schlagt sie ihnen ab. Schlagt ihnen die Finger ab. Jetzt nicht wirklich mit Machete oder so. Nein, aber ihr müsst eure Verbände auflösen, beziehungsweise austreten. Ganz einfach. Nehmt ihnen das weg, was ihnen so wertvoll ist, nämlich euer Geld. Und nehmt ihnen den Zugang zu euch und euren Entscheidungen weg. Und dann wird aus dem Stützverband, den sich das System da geschaffen hat, aus diesen Systemstützverbänden, werden dann Belastungen, die Kosten, und bringen aber nichts mehr, weil ja die einzelnen Leute, die von solchen Stützverbänden in die Irre geführt wurden, plötzlich austreten und nichts mehr zahlen. Und darum geht es eigentlich bei diesem großen Erwachen. The Great Awakening ist nicht, dass hier plötzlich mit einem Glockenschlag alle wissen, wie es läuft, sondern dass alle entdecken, wie es läuft. Jeder in seinem Umfeld und jeder ein Stückchen anders als der andere. Aber man redet dann zusammen drüber und stellt fest, aha, das, was den Bauern mit dem Bauernverband so geht, das passiert den Handwerkern mit ihrer Handwerkerkammer auch. Und die Innung der, was weiß ich, das ist ganz egal, die hat dasselbe Problem. Und die Apotheker und die Ärzte und wer auch immer. Und plötzlich sagen die, nee, das ist ein systemisches Problem. Ja, sie rücken zusammen und stellen fest, wir haben ja alle das gleiche Problem, auch wenn wir in ganz unterschiedlichen Verbänden organisiert sind. Aber die sind ja alle gegen uns und nicht für uns. Die haben uns ja alle dumm Zeug erzählt und alle Schwierigkeiten gemacht. Und Kosten tun sie auch noch, leisten tun sie wenig. Und das große Erwachen ist einfach nur das Feststellen, dass wir hier ein Systemkorsett übergestülpt und zugeschnürt bekommen haben. Und wir jetzt mal das Taschenmesser rausholen und die Schnüre aufschneiden und das Ding ablegen und uns dessen entledigen und die Macht wieder in die eigene Hand nehmen. Und das Ganze geht viel tiefer, als wir das so vermuten. Ich habe jetzt gerade die Tage gehört, dass irgendwelche Hersteller von landwirtschaftlichen Fahrzeugen der Polizei das Wissen darüber gegeben haben, wie man solche Fahrzeuge aufschließt und starten kann ohne Zündschlüssel. Wir hatten in der Corona-Krise auch schon mal was Ähnliches. Da haben nämlich Fahrzeughersteller die Bewegungsdaten über die Routen und Fahrzeiten ihrer Kunden an die Behörden weitergegeben. Ja, die haben ja so ein Notfallrufsystem in den Autos drin, dass falls das Auto verunfallt und der Fahrer jetzt da ohnmächtig im Auto sitzt, dass das Auto dann automatisch und selbstständig bei irgendeiner Notrufstelle anrufen kann und da jemand hinbeordern kann, der hilft. Das klingt natürlich toll. Ist ja für den Kunden und für die Sicherheit und bla und bläh. Nein, es ist eine Spionagesoftware, die da in dem Auto drin ist, wo jemand genau weiß, wann wer wo rumfährt. Und dann kann man das den Behörden melden. Und da haben ahnungslose Leute, die im Lockdown irgendwo noch unterwegs sein mussten beruflich, haben plötzlich riesige Beträge als Bußgelder zugeschickt bekommen. Also nicht die Beträge zugeschickt, aber die Forderung über die Beträge zugeschickt bekommen, weil sie angeblich zu einer bestimmten verbotenen Zeit an einer verbotenen Stelle gefahren sein sollen. Ja, woher wusste denn die Polende das? Die wusste das nur deswegen, weil die Fahrzeughersteller mit dem System in einem Boot sitzen und hinter eurem Rücken gemeinsame Sache mit der kasarischen Mafia machen und dafür Geld kriegen. Das alles. Und wo kommt das Geld her? Das kommt aus dem, was ihr an Steuern bezahlt. Das heißt, ihr bezahlt eure eigenen Verräter und ihr eure eigenen Informanten, die euch verraten und an die Behörden Informationen weitergeben. Ja? Unter anderem auch die Zündschlüsselgeschichte jetzt da mit den landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Ja, Pustekuchen, von solchen Herstellern würde ich nichts mehr kaufen. Und man sieht an dieser Stelle jetzt etwas, was genannt wird Public-Private Partnership. Merkt euch diese drei Ps. PPP. Das ist Faschismus. Und das klingt jetzt auch wieder ein großes Wort, aber schauen wir mal an, wo das historisch herkommt. Da gab es mal, das war 1922, schon mehr als 100 Jahre her, einen Politikprofessor, der heißt Giovanni Gentile. Das war ein Italiener. Der Name verrät's. Und das war ein Freund von einem anderen Italiener und der hieß Benito Mussolini. Und die beiden haben sich gesagt, ja, wie wollen wir denn das so organisieren, dass wenn wir jetzt hier eine linke Bewegung ins Land holen, das nicht so falsch läuft wie in Russland. Die hatten das ja 1917 gemacht und hatten ihre Sowjetgeschichte da begründet, ihre Räterepublik begründet, den Rat. Das russische Wort ist Sowjet, also das war eine Räterepublik. Und man kennt das ja, ein Parteiensystem, lauter bunte Männchen vorne, man kann dann da ein bisschen wählen, aber eben die, die auszählen, lenken die Geschicke, nicht die, die wählen. Naja, und sowas wollte der Mussolini auch in Italien haben. Und da hat der Gentile gesagt, dann pass mal auf, Freund, das fällt dir auf die Füße, wenn du das so machst wie die Sowjets. Wir müssen die Industrie ins Boot holen. Wir können nicht einfach wie in Russland alle einen Kopf kürzer machen und hinterher haben wir dann keinen mehr, der weiß, wie es läuft. Und auch keinen mehr, der vernetzt ist mit den Leuten im Ausland. Weil dann gehen wir baden. Und wenn wir als Industrienation Italien sowas machen wie die Sowjets, dann werden wir gelyncht. Die hängen uns mit unserem eigenen Schlips am nächsten Treppengeländer oder Fensterkreuz auf. Und das hat damals dann dazu geführt, dass der Mussolini den Nationalsozialismus, also nicht den Internationalsozialismus wie die Bolschewisten, sondern den Nationalsozialismus begründet hat. Er hat damals gesagt, wir müssen patriotisch uns anstreichen, weil die Italiener, die sind Patrioten und die wählen natürlich nur eine patriotische Partei. Und wir können unsere linke Ideologie nur dadurch verkaufen, dass wir patriotisch erscheinen. Und deswegen kam der auf die Idee, dass jemand, der die Führung im Land übernehmen will, auch für das Vaterland gedient haben muss in der Armee. Die meisten Linken hatten das nicht, aber er, der Mussolini schon. Und dieses Pfund hat er wunderbar ausgespielt und hat den Nationalsozialismus begründet. Und er hat die Industrie ins Boot geholt. Und als Zeichen für diese Einheit zwischen Staat und Industrie wurde das alte römische Liktorenbündel neu als Emblem, als Zeichen groß gemacht. Und das heißt Fasces. Daher kommt das Wort Faschismus. Dieses Liktorenbündel ist ein Reiserbündel, also ein Holzbündel mit einem Beil drin. Und das Holz repräsentiert die Arbeitskraft des Volks in der Industrie. Und das Beil, das ist die Macht des Staates, der das Recht zu töten hat mit dem Beil. Das ist das sogenannte Gewaltmonopol. Naja, und Gentile und Mussolini, die haben das schon 1922 auf den Weg gebracht. Da hat in Deutschland der kleine österreichische Gefreite mit dem Schnauzbärtchen noch davon geträumt, seine Räterepublik zu begründen und seine Rätedemokratie nach Sowjetvorbild auch in Deutschland einzuführen. Ja, das war auch so eine ganz linke Sache. Naja, und der Schnauzbärtchen ist dann erst 10 Jahre später auf den Trichter gekommen, dass das, was Gentile und sein Busenfreund da in Italien gemacht hatten, vielleicht doch das Richtigere und Bessere ist. Und dann hat er es in Deutschland auch eingeführt. Und das ist der Faschismus. Aber dieses Fasces, also dieses Bündnis zwischen Industrie, also privaten Unternehmen und dem Staat, das ist das, was heute sich hinter dem Begriff Public-Private Partnership, also öffentliche, private Partnerschaft verbirgt. Und deswegen gehört es auch dazu, dass das Volk erwacht und erkennt, dass all diese großen Industrien nicht unser Bestes im Sinne haben, sondern nur unser Bestes wollen, also unser Geld wollen. Ansonsten wollen sie uns ja töten, wie man gesehen hat, in dieser C-Krise. Naja, und diese Vermögen, die hinter der Industrie stecken, die sind ja alle durch Patente abgesichert. Durch Patente und durch Stiftungen. Diese zwei Rechtsformen, Patente und Stiftungen, die sind der Dreh- und Angelpunkt. Und da muss man dran. Wenn man das System ändern will, dann muss man das Patentrecht und das Stiftungsrecht ändern. Und da setzen auch diese Executive Orders, also diese Präsidialerlässe von Donald J. Trump an. Da wird enteignet jeder, der mit der Pädophilie irgendwas zu tun hat. Und jetzt kommt so nach und nach auch beim Great Awakening, ziemlich zeitgleich, und deswegen sage ich, das ist choreografiert, zeitgleich kommt da heraus, was all diese ganzen Epsteinchen mit ihrer Erpressung und all diesen Sachen mit Kindersex und Kindersexhandel und Adrenochrom und so weiter und so fort, dass das alles damit zu tun hat. Leute, das ist der Kit, mit dem das ganze System zusammengehalten wird. Das ist der Zement, mit dem das ganze System stabilisiert wird. Das ist auch der Zement, mit dem all diese Systemstützverbände aufgebaut sind. Macht euch nichts vor. Das Problem ist viel, viel größer und viel tiefer, als ihr das denkt. Das sind nicht nur ein paar wie Clinton und ein paar andere, die da vielleicht mit dem Flieger auf die Epstein-Insel geflogen sind. Nein, das ist Legion. Das Problem ist riesig. Da gibt es einen Mann, der heißt Robert David Steele. Das war früher mal ein CIA-Angestellter, also vom Central Intelligence Agency, dem Geheimdienst, dem Auslandsgeheimdienst der USA. Und der hat dann irgendwann den Braten gerochen und hat sich tief da reingefuchst und hat festgestellt, Da gibt es tatsächlich ein Weltreich, das auf Pädophilie aufgebaut ist. Er nannte das Satanic Empire, das satanische Weltreich. Und ihr könnt ja mal in etwas weniger zensierten Suchmaschinen euch nach diesem Namen erkundigen. Robert David Steele. Steele geschrieben mit zwei E in der Mitte und eins am Ende. Der hat auch das veröffentlicht und auf seiner Website, und ich glaube, die heißt pedoempire.org. Da könnt ihr das nachlesen und da ist sogar, also zumindest habe ich es vor ein paar Jahren schon mal gesehen, kurz. Da kann man sogar auf Deutsch umschalten und das Ganze dann auf Deutsch übersetzen lassen. Und dieser Mann hat sich nicht nur mit diesem pädophilen Netzwerk da beschäftigt, sondern auch mit dem Patentrecht und hat festgestellt, dass eine Hauptquelle der Unterdrückung der Menschheit nicht nur in diesem Zinseszinsgeld besteht, sondern auch in den Patentrechten. Und deswegen hat er sich ganz stark dafür eingesetzt, dass man diese Patente auflöst und durch Open Source, also offene Quelle, ersetzt. Naja, und dafür hat man dann Robert David Steele ermordet. Na, manchmal weiß ich nicht, ob der wirklich ermordet wurde oder ob er nicht in irgendeinem Zeugenschutzprogramm abgetaucht ist. Also es gibt eine ganze Reihe von solchen Morden, die merkwürdig sind und wo der Verdacht besteht, dass die Ermordeten durchaus noch am Leben sind. Aber das nur am Rande. Und die Russen haben das gemacht, also von Patenten auf Open Source umzustellen. Robert David Steele. Er hat damals zum Beispiel gerade, was die Landwirtschaft angeht, berechnet, dass man diese ganzen landwirtschaftlichen Maschinen, die ja ein ungeheuer hohes Invest sind, dass man die zum Teil zu einem 50stel vom Preis bauen kann bei gleicher Qualität, wenn man diese ganzen Patentrechte da killt und diesen Overhead, der nur die Firmen Glas, Fendt, John Deere und ähnliche reich macht, wenn man die köpft und da die Patente wegnimmt und das durch Open Source ersetzt. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie die Russen den Ukraine-Krieg gewinnen? Wie können die das mehr Dutzendfache an Waffen und Munition herstellen wie der Westen? Das ist ganz einfach. Der Westen stellt das her durch PPP. Das sind große Firmen, die die Munition herstellen und die Waffen herstellen. Und die wollen natürlich Gewinne machen. Und die haben Patente auf die Waffen und Patente auf die Munition. Und das haben die Russen geändert. Die machen das mit, jetzt wenn auch nicht Open Source, aber die machen das selbst und haben diese ganzen Patente in die Hände der Russischen Föderation gelegt. Und das heißt, die können zu einem lächerlichen geringen Preis viel intelligentere Waffensysteme und Munition herstellen. Und deswegen sind die dem Westen auch so haushoch überlegen. Und jetzt stellt euch, Landwirte, jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet jetzt plötzlich Traktoren, da steht nicht mehr Fendt, John Deere und Klaas drauf, sondern irgendwas anderes, was Deutsches. Ich meine, gut, Klaas und Fendt, das sind deutsche Namen, aber ich meine jetzt wirklich dem deutschen Volk gehörend und nicht private Unternehmen. Und dann zahlt ihr natürlich auch nicht mehr 98% für den Namen und 2% für die Ware, sondern dann zahlt ihr 100% für die Ware und gar nichts für den Namen. Und das heißt, dass der Traktor dann plötzlich nur noch 2% von dem Preis ist, den ihr vorher gezahlt habt. Und dann kann man sich das Zeug wieder leisten. Ja, und dann ist auch das mit den Vertragswerkstätten nicht so teuer. Weil die müssen ja, um den Patentschutz da zu betreiben, dann mit ihren Diagnosetestern, die sind ja immer dann von der Firma, von der man dann was auch immer gekauft hat, und dann muss man zu einer Vertragswerkstatt, weil der andere das gar nicht machen kann. Weil die haben nicht den richtigen Diagnosetester. Die ganze Elektronik, mit der man die Geräte da wartet, aufschlaut und verändert, die stimmt dann ja nicht. Aber wenn das Open Source ist, ist auch das kein Problem mehr. Dann kann jeder da dran und jeder hat das Know-how und jeder kann sich diese Geräte beschaffen. Oder mit seinem PC und nicht mit dem teuren Gerät von was auch immer für einer Firma da dran. Okay, und der Sinn dessen, was ich jetzt da erzählt habe, ist, dass ihr das nacherforscht. Wenn ich das sage, kann es ja ein Märchen sein. Aber guckt mal nach diesem pedoempire.org, nach Robert David Steele. Guckt euch mal eure Verbände an. Leuchtet denen mal in den Hintern rein. Und wenn ihr da zu viel findet, was ihr nicht wollt, dann tretet ihr in diesen Hintern rein. Mit einem ganz spitzen Stiefel. und gibt denen die Kante und sagt, nee, wir treten da aus. Wir wollen von euch nicht mehr vertreten werden, weil ihr vertretet uns nicht, sondern ihr zertretet uns. Und das ist das Erwachen. Ihr müsst sehen, wo ist das System überall drin? Wo haben die ihre schmutzigen Finger überall drin? Und dann stellt ihr fest, der Zement, der das Ganze zusammenhält, ist dieses Pedo Empire. Das sind die Epsteinchen dieser Welt. Und diese ganze Mafia, die da hinten dran steckt. Das ist das Erwachen. So, jetzt bin ich aber schon mordsmäßig über der Zeit. Ich lasse es hier sein. Verabschiede mich für heute und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.